Parker musste den Vorsprung vor den Hunden halten. Er hoffte, dass er dort oben irgendwo ein Versteck fand. Er hob den Blick. Zwischen den dünnen Baumstämmen stand jetzt ein Mann. Mit einem Gewehr. Sind Sie einer von diesen Bankräubern, von denen ich im Fernsehen gehört habe? Ich frage nur, weil ich gedacht habe, wenn Sie einer von denen sind, will ich mit Ihnen reden. Ich habe das Geld nicht dabei. Na, schon klar. War ja auch eine Lastwagenladung voll, oder? So ungefähr. Heute könnte Ihr Glückstag sein. Und meiner auch. Könnte mal einen gebrauchen. Mein Wagen steht da hinten. Parker. Fragen Sie den Papagei. Von Richard Stark. Aus dem Amerikanischen von Dirk von Gunsteren. Hörspielbearbeitung und Regie Irene Schuck. Ich bin Tom Linde. Und wie soll ich Sie nennen? Ed. Haben Sie irgendwelche Waffen dabei, Ed? Nein. Die haben hier überall Straßensperren errichtet. Ich weiß. Ich meine, wenn Sie glauben, Sie könnten mir eins überziehen und mir den Wagen klauen, wäre Ihre Fahrt nach 10 Minuten zu Ende. Können Sie die Straßensperren umgehen? Bis zu mir sind es bloß ein paar Kilometer. Wir werden keinem begegnen. Ich kenne mich hier aus. Gut. Wegen Ihnen bin ich überhaupt hier rausgefahren. Ich hatte solche Wut auf mich selbst. Ich bin ein Feigling, das sage ich Ihnen gleich. Ich habe gedacht, die haben keine Angst, die lassen sich nicht herumschubsen. Der Ort, in den sie kamen, hieß Pulli und war ein Nest. Etwa 20 Häuser, 3 oder 4 davon mit Brettern vernagelt. Lindel bog in eine gekieste Einfahrt neben einem der vernagelten Häuser ein. Hinter dem Haus stand eine Art Garage, die zu einer Wohnung umgebaut worden war. Ich brauche ein Bier. Sie auch? Nein, aber holen Sie sich ruhig eins. Ich bin's nicht mehr gewöhnt, mit Leuten zu reden. In dem Raum mit den verschlissenen Möbeln roch es ein wenig wie in einer Höhle. Alter Schmutz, gemischt mit irgendeinem Tiergeruch. Auf dem Fernseher, der lautlos lief, stand ein Käfig mit einem Papagei. Also, ich habe 22 Jahre auf einer Rennbahn gearbeitet, als technischer Direktor. Dann habe ich herausgefunden, dass illegale Wahlkampfspenden für Politiker durchgeschleust werden. Gewaschen sozusagen. Bei uns gab es kein Doping, keine Absprachen, keine Mafia. Und dann das. Meine Frau. Ich habe mit ihr darüber geredet, monatelang, immer wieder. Sie hat gesagt, es ginge mich nichts an und ich würde meinen Job verlieren. Und sie würde nicht dabei zusehen. Aber ich konnte nicht anders. Ich bin zur Staatspolizei gegangen. Und die haben Sie verdrahtet? Genau. Die haben mir Druck gemacht, damit sie den Fall vor Gericht bringen können. Aber letztlich waren die Politiker zu stark. Es wurde alles unter den Teppich gekehrt. Keinem ist was passiert. Nur Ihnen. Ich habe gedacht, das wäre das Beste für die Rennbahn. Können Sie sich das vorstellen? Für eine verdammte Rennbahn? Meine Frau ist abgehauen. Ich bin arbeitslos. Kein Mensch gibt mir noch einen Job. Und darum wollen Sie sich rächen? Seit 4 Jahren denke ich an nichts anderes. Ich habe die Gebäude jahrelang in Schuss gehalten. Ich habe noch immer sämtliche Schlüssel. Und ich weiß, wo das Geld aufbewahrt wird. Warum haben Sie es nicht gemacht? Weil ich ein jämmerlicher Feigling bin. Also, das Bargeld wird in Kisten verpackt. Von Montag bis Freitag kommt ein Geldtransporter und holt die Tageseinnahmen ab. Am Wochenende nicht, erst am Montagmorgen wieder. Mein Plan ist, ich fahre Samstagnacht hin, dann bleiben mir 36 Stunden. Da kann man weit kommen, wenn man keine Spuren hinterlässt, oder? Jeder hinterlässt Spuren. Aber es war nicht Parkers Aufgabe, einem Amateur zu sagen, dass er ein Amateur war. Und den Papagei nehmen Sie mit? Hä? Ach so. Der ist stumm wie ein Fisch. Ich hatte wenig Lust zu reden in den letzten Jahren. Hört der Mann zu Ihnen? Im Fernsehen wurde ein Mann in Handschellen gezeigt, umringt von Polizisten aus dem Staat New York. Es war Nick DeLessie. Soll ich den Ton einschalten? Nicht nötig. Nick hatten sie also geschnappt. Das änderte alles. Sie waren zu dritt gewesen, hatten das Geld versteckt und sich dann getrennt, um durch die Straßensperren zu kommen. Wenn man einen von ihnen schnappte, würde der das Versteck verraten. Davon musste Parker ausgehen. Die Saison auf dieser Rennbahn läuft noch? Noch 2 Wochen. Also 3 Samstage. Heute und die beiden kommenden. Heute? Nein, das geht auf keinen Fall. Wir könnten hinfahren. Ein Probelauf. Sie meinen, Sie würden das mit mir machen? Mal sehen. Erwarten Sie jemanden? Nein. Ich bin Ed Smith. Ich habe vor Jahren auf der Rennbahn gearbeitet und bin nach Chicago gezogen. Jetzt besuche ich Sie. Mensch, Fred, wir haben uns ja ewig nicht gesehen. Du stehst immer noch in der Mitgliederkartei vom Angel- und Jagdclub. Das ist Ed Smith. Tag. Er ist zu Besuch. Du willst doch wohl nicht den Beitrag kassieren. Fred Thiemann. Jagen Sie auch, Ed? Manchmal. Du hast doch sicher von diesen Bankräubern gehört, die aus Massachusetts rübergekommen sind. Einen von ihnen haben sie geschnappt, oder? Nicht weit von hier. Die Staatspolizei hat uns und die Veteranenverbände gebeten, uns mal umzusehen im Wald und in den leerstehenden Häusern. Wie ein Suchtrupp im Wilden Westen. Ja, genau. Nur ohne Pferde. Jedenfalls treffen wir uns alle am Hickory Hill. Wie hat die Polizei den ersten gekriegt? Er hat Geld aus der Beute ausgegeben. Waren wohl frisch gedruckte Scheine. Die Seriennummern waren bekannt. Ganz schön leichtsinnig. Wir hatten deine Telefonnummer nicht, Tom. Und darum habe ich gesagt, ich schau mal vorbei und frag dich, ob du mitmachen willst. Sie natürlich auch, Ed. Hast du Lust? Klar. Ich habe allerdings kein Gewehr. Ah, da kann Ihnen sicher Tom aushelfen. Ich muss verrückt gewesen sein. Ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Ich werde Ihnen kein Gewehr geben. Sie müssen von hier verschwinden. Das funktioniert nicht. Was sagen Sie der Polizei, wenn ich geschnappt werde und Fred sieht mein Gesicht im Fernsehen? Sie sind jetzt mein Komplize. Und der sicherste Platz weit und breit ist beim Suchtrupp. Was ist, wenn wir den anderen Typ aufstöbern? Was ist, wenn Sie versuchen, ihm zu helfen? Das würde ich nicht tun. Sie meinen, Sie würden ihn töten? Wir gehen beide zu diesem Suchtrupp. Aber wir werden unsere Gewehre nicht laden, damit keiner von uns versehentlich einen Schuss abgeben kann. Ich muss verrückt gewesen sein. Sie haben sich entschieden, als Sie mich den Hügel raufkommen sahen. Sie wollten Rache. Jetzt haben Sie Zeit, nochmal drüber nachzudenken. Haben Sie eine Jacke übrig? Irgendwas Passendes für den Wald? Ja, eine Jacke habe ich. Aber nehmen Sie meinen Wagen, fahren Sie einfach weg! Tom, wollen Sie, dass ich glaube, dass Sie ein Problem sind? Lassen Sie sich unter keinen Umständen auf eine Schießerei ein. Mein Kollege wird Ihnen jetzt Phantombilder der Gesuchten geben und Ihr Clubvorsitzender wird Ihnen das Gebiet beschreiben, das Sie durchsuchen sollen. Ben, freut mich, dass ihr fast vollzählig gekommen seid. Wir haben sogar einen Freiwilligen dabei, Ed Smith, den Tom mitgebracht hat. Willkommen beim Angel- und Jagdclub Hickory. Sein Phantombild machte Parker keine Sorgen. Das hatte er schon im Fernsehen gesehen, in einem Schnellimbiss. Keiner der Gäste hatte ihn erkannt. Die 4.000 Dollar in registrierten Scheinen, die er in der Tasche hatte, bereiteten ihm Sorge. Und dass er keinen verwendbaren Ausweis mehr besaß, nachdem das Auto, das er damit gemietet hatte, an die Polizei gefallen war. Sehen ganz schön hart aus, diese Burschen. Ich weiß nicht, ob ich die überhaupt finden will. Corey und ich würden mit denen schon fertig werden. Auf jeden Fall. Die beiden Aufschneider waren jünger als die anderen und sahen sich ähnlich. Waren vielleicht Brüder. Der eine trug eine schwarze Augenklappe. Mit dem gesunden Auge sah er sich herausfordernd um. Sein Blick streifte auch Parker. Also vergisst nicht, immer 3 Mann in einer Gruppe. Dann kann jederzeit einer zurücklaufen und Alarm schlagen. Wir haben's begriffen, Ben. Und legt euren Clubausweis gut sichtbar an die Windschutzscheibe. Dann werdet ihr bei den Straßensperren durchgewunken. Da Lindels Geländewagen geräumiger war als Thiemanns Taurus, entschieden sie sich für den. Der Ort, zu dem sie fuhren, war ehemals eine Bergarbeitersiedlung gewesen. Die Holzhäuser sind abgebrannt oder einfach verrottet. Aber der Bahnhof, der war aus Stein. Die Mauern stehen noch. Ich habe da selbst mal Unterschlupf gesucht, als ich auf der Jagd war und ein Gewitter kam. Keiner von ihnen hatte damit gerechnet. In der Ruine fanden sie eine Art Lager aus Stoffresten. Das Zeug ist noch warm. Er hat den Wagen gehört. Glaubst du, er ist bewaffnet? Könnte auch jemand anders sein. Hier oben? Am Arsch der Welt? Sie waren ja auch mal hier. Da sind eine Menge Zweige abgebrochen. Er ist hier durch das Unterholz. Stimmt. Ich gehe ihm nach. Ihr beide bleibt links und rechts von mir. Lindell warf Parker einen besorgten Blick zu. Nach etwa 10 Meter hörten sie Thiemann rufen. Stehen bleiben! Fred! Stehen bleiben, verdammt! Fred! Zu spät. Man hörte einen Schrei und dann eine heftige Bewegung. Parker war als erster dort, sah das Blut aus dem Loch im Rücken des Mannes quellen. Welcher ist es? Keiner von beiden. Was ist mit ihm? Er ist tot. Ein Landstreicher. Was? Er ist doch gerannt. Warum zum Teufel ist er weggerannt? Weil Männer mit Gewehren hinter ihm her waren. Wir müssen auch der Polizei Bescheid sagen. Nein, wir werden der Polizei nichts sagen. Wir werden niemandem was sagen. Wie meinst du das, Ed? Aber der Mann war unbewaffnet und ist in den Rücken geschossen worden. Wenn Sie zur Polizei gehen, wandern Sie in den Knast. Das geht nicht. Es ist nicht... Für uns ist das genauso wichtig. Tom und ich waren dabei und haben Sie nicht daran gehindert. Der einzige Ausweg ist, dass das hier nie passiert ist. Mein Gott, Ed! Was für einen Unterschied macht es, ob der Mann erfriert, an Leberzirrhose stirbt oder durch Freds Kugel? Er ist tot. Verdammt, verdammt. Du meinst, wir lassen ihn hier liegen? Ich kann sowas nicht mal denken. Darum denke ich für euch. Sollen wir ihn nicht wenigstens begraben? Wozu? Ich habe gedacht, ich habe ihn nicht. Ich habe ihn... Ich muss nach Hause. Nach Hause, ich muss... Ich weiß nicht. Ich habe noch nie jemanden getötet. Einen Menschen. Es hätte jedem von uns passieren können. Haben Sie eine Frau? Ja. Sprechen Sie mit ihr. Sie werden das sonst nicht aushalten. Jane wird dir helfen. Sonst können Sie mit niemandem darüber reden. Aber war Verlass auf Thiemann. Die Alternative war, beide zu erschießen und mit Lindells Wagen zu verschwinden. Der Jagdclub-Ausweis würde Parker durch alle Straßensperren bringen. Aber nur in diesem County. Ihr habt mich jetzt in der Hand. Wie meinst du das? Ihr wisst, dass ich einen Mann erschossen habe. Fred, was ist los? Du kennst mich doch. Ich kenne dich. Ich habe dein miesepetriges Gesicht seit 3 Jahren nicht mehr gesehen. Du lebst wie ein Einsiedler, seit du deinen Job verloren hast und dir deine Frau davongelaufen ist. Und von ihnen weiß ich nur, dass sie gut reden können. Sprechen Sie mit Ihrer Frau. Wenn sie möchte, dass sie doch zur Polizei gehen. Du kannst den Mann nicht wieder lebendig machen, das wird sie sagen. Da steht ein Auto. Ich weiß nicht, ob ich jetzt fahren kann. Dem Captain, der am Versammlungsort geblieben war, erzählten sie, dass es Thiemann nicht gut ging. Parker fuhr den Taurus. Kurz vor der ersten Straßensperre ließ er Lindell überholen. Wir gehören zu dir! Du hast unsere Gewehre! Lindell erklärte es dem Polizisten, der warf einen Blick auf den Clubausweis und die Gewehre, ließ ihn dann weiterfahren und winkte Parker durch. Sie mochten diese Straßensperre nicht. Stimmt. Straßensperren machen mich nervös. Die Leute sind angespannt und manchmal passiert was. Sie macht gar nichts nervös. Was soll das denn heißen? Als ich da oben den Mann erschossen habe, hat mich das völlig fertig gemacht. Und Tom auch. Nur sie nicht. Sie wussten genau, was wir tun sollten. Und eben wussten sie sofort, was Tom den Polizisten sagen sollte. Es war einfacher, als die ganze Prozedur mitzumachen. Wir hätten nur unsere Führerscheine zeigen müssen. Die Polizisten finden, wir sind ein Witz, wie wir hier Räuber und Gendarm spielen. Und sie denken das auch. Ich habe es in ihren Augen gesehen. Sie sind dafür nicht ausgebildet. Mit der richtigen Ausbildung hätten Sie vielleicht nicht so schnell geschossen. Einer mit Ausbildung wäre noch schneller gewesen. Nein. Der weiß, wann er schnell sein muss. Sind Sie ausgebildet? Ein bisschen. Dachte ich mir. Da vorne ist es. In dem Haus wohne ich. Fred spricht nie darüber. Aber sein ältester Sohn sitzt im Knast. Ich glaube, das Letzte, was er will, ist, in der Nachbarzelle zu sitzen. Ich will die Sache durchziehen. Die Rennbahn? Sie haben gehört, wie die hier über mich denken. Ich muss es tun, sonst bleibe ich für den Rest meines Lebens ein wandelnder Toter mit einem stummen Papagei. Wir fahren, wenn es dunkel ist. Nur gibt es da ein Problem. Und das wäre? Die suchen nach zwei Männern. Wenn wir beide fahren, werden sie unsere Papiere kontrollieren. Und sie haben keine. Mit ihrem Clubausweis kommen wir nicht weit. Das Dumme ist, wenn wir erst mal an der Rennbahn sind, könnte ich was für sie tun. Was denn? Jeder Angestellte hat einen Firmenausweis. Ich habe damals die Maschine gekauft. Ich weiß, wie man sie bedient. Ich könnte ihren Führerschein fotografieren, die Angaben verändern und das Ganze ausdrucken und laminieren. Es wäre keine perfekte Fälschung, aber immerhin. Dafür brauchen Sie nur meinen Führerschein. Sie meinen, ich soll das allein machen? Da muss ich heute Nacht den ganzen Weg zweimal fahren. Eine Stunde Fahrt. Beim zweiten Mal fahre ich. Sie haben die Wahl. Ohne Führerschein kann ich hier nicht weg. Ed! Ed, sind Sie da drin? Verdammt, machen Sie auf! Es war der Mann mit der Augenklappe. Und Corey. Offensichtlich hatten die beiden nur darauf gewartet, dass Parker allein war. Denn Lindahl war eben erst gefahren. Warum machen Sie nicht auf, wenn jemand höflich an die Tür klopft? Ich bin nicht in Stimmung für Besuch. Nicht in Stimmung! Hast du das gehört, Corey? Aber ich bin in Stimmung. Schau dir das an. Ein Papagei. Ein Papagei. Ich wette, Sie haben nicht gemerkt, dass wir Zwillinge sind. Die Sache ist die, Ed. Mit einer Operation, einem Glasauge, könnte ich genauso aussehen wie dieser attraktive Bursche hier. Ja, die beknackte Versicherung wollte nicht zahlen. Ja, dabei war ich bei dem Unfall gar nicht so betrunken. Also, ich brauche bloß ein bisschen Geld. Und ich wette, Sie könnten mir aushelfen, wenn Sie wollten. Wie nennen Sie sich? Ed Smith? Schön vorsichtig. Ja. Sie wollen doch nicht, dass dem anderen Auge auch noch was passiert. Machen Sie sich darüber mal keine Sorgen. Wir bereden die Sache morgen nochmal, wenn Tom da ist. Aber was ist mit dem hier? Komm schon. Was ist mit dem kaputten Auge? Fragen Sie den Papagei. Die Schrauben ließen sich mit etwas Anstrengung gut von der dicken Sperrholzplatte lösen. Nachdem Corey seinen wütenden Bruder ins Auto verfrachtet hatte, hatte sich Parker das leerstehende Nachbarhaus vorgenommen. Er ging durch die leeren, verstaubten Räume, fand aber nichts Ungewöhnliches. Dann machte er einen Erkundungsgang durch den Ort. Nirgends lag Spielzeug auf einer Veranda. Nirgends waren mehr als zwei Menschen in einem Haus zu sehen. Bis jetzt war kein einziger Wagen durch den Ort gefahren. Die Lichter an der Kreuzung blinkten ganz umsonst. Parker kam an einer bereits geschlossenen Tankstelle vorbei. Schließlich überholte ihn ein verbeulter Toyota und blieb stehen. Kann ich Ihnen helfen? Wobei? Suchen Sie eine bestimmte Adresse oder so? Nein. Ich dachte nur, hier läuft normalerweise niemand herum. Ich schon. Aber Sie sind nicht von hier. Ich bin zu Besuch. Aha. Wen besuchen Sie denn? Tom Lindel. Tom? Da bin ich aber überrascht. Ich dachte, er wäre... Naja, Sie wissen schon, was ich meine. Ein Einsiedler. So ungefähr, ja. Ich bin trotzdem bei ihm zu Besuch. Freut mich für Tom. Und jetzt mache ich meinen abendlichen Verdauungsspaziergang. Natürlich. Tja, dann... Parker wusste, wie er diese Unterhaltung beenden konnte. Er nickte ihr zu und ging weiter, ohne sich umzusehen. Ein paar Minuten später, am anderen Ende des Ortes, sah er in einem spärlich beleuchteten Wohnzimmer einen alten Mann vor dem Fernseher schlafen. Hier würde er vielleicht finden, was er suchte. Wo waren Sie denn? Hab mich in der Nachbarschaft umgesehen. Es war nicht schwer gewesen, in das Haus einzubrechen. Und tatsächlich, im Schlafzimmer in der Schreibtischschublade, hatte Parker einen Revolver gefunden, während der alte Mann nebenan friedlich schnarchte. Dann hatte er in dem verrammelten Nachbarhaus auf Lindels Rückkehr gewartet. Für den Fall, dass der die Polizei mitbrachte. Haben Sie den Führerschein? Ja. Sieht gut aus. Ich bin übrigens dreimal angehalten worden. Soll ich jetzt fahren? Ja. Geben Sie mir noch 5 Minuten. Okay. Es ist gut, dass wir uns getroffen haben. Gut für uns beide. Gibt's hier Überwachungskameras? Nur beim Haupteingang. Den Alarm habe ich ausgeschaltet. Ein Holzzaun begrenzte das große Areal, das sich weit außerhalb einer kleinen Stadt befand. Die Lieferantenzufahrt lag am Ende eines schmalen Feldwegs. Es gibt zwei Wachleute. Das Licht ganz rechts im Clubhaus ist der Wachraum. Machen die Männer Rundgänge? Nein, sie haben Monitore. In all den Jahren hat es keinen einzigen Einbruch gegeben. Also, ich hatte mit mehr Sicherheitsmaßnahmen gerechnet. Es ist eine Provinzrennbahn. Nur im Frühjahr und im Herbst gibt es Rennen. Hier entlang. Am Ende des Flurs blieb Lindahl stehen. Das ist jetzt ein bisschen heikel. Hier um die Ecke ist die erste Kamera. Sie schwenkt immer von links nach rechts. Wir haben 40 Sekunden, um zum Treppenhaus zu kommen. Okay. So, jetzt. Sie gingen hinunter in das Kellergeschoss. Mussten noch einmal an einer Kamera vorbei. Dann waren sie in dem Safe-Raum. Sehen Sie? Das sind die Metallkästen mit dem Geld. Wollten Sie die Dinger mit Ihrem Ford abtransportieren? Nein, dafür braucht man einen Lieferwagen. Ja, ich weiß, noch etwas, was die Polizei auf meine Spur bringen würde. Aber das ist mir egal, weil ich dann schon längst über alle Berge bin. Was wollten Sie mir noch zeigen? Die Tür zur Rampe. Man muss von diesem Raum aus den Alarm ausschalten. Dann kann man sie öffnen und alles direkt in den Wagen laden. Machen Sie mal eins von den Dingern auf. Sehen Sie? Ganz einfach. Wie viel liegt hier normalerweise in der Nacht von Samstag auf Sonntag? Mehr als 200.000. Also, was halten Sie davon? Sieht gut aus. Ich wusste es. Wenn wir es machen, müssen Sie tun, was ich sage. Weil Sie der Profi sind. Mir ist nicht egal, ob ich verhaftet werde oder nicht. Mir auch nicht. Glauben Sie mir, ich gehe nicht ins Gefängnis. Das wird nicht passieren. Lieber würden Sie sterben. Aber ich kann doch wohl Nein sagen. Wenn Sie zum Beispiel wollen, dass wir die beiden Wachen umlegen. Ich bin nicht darauf aus, jemanden umzulegen. Das macht die Bullen nur wütender. Ich kann Nein sagen und dann tun wir es nicht. Sie können jederzeit Nein sagen. Dann verstehen wir uns. Da vorn sind Lichter. Eine weitere Straßensperre. Es war inzwischen nach 4 Uhr. Jeder Wagen, der mitten in der Nacht mit zwei Männern unterwegs war, erregte Aufsehen. Zum ersten Mal wurden Parker und Lindahl gebeten, auszusteigen. Ich habe ihn gut hingekriegt, Ihren Führerschein. Ich nehme an, Sie haben einen Plan. Gibt's hier irgendwo ein Einkaufszentrum, das am Sonntag geöffnet hat? Ungefähr 60 Kilometer von hier in Richtung Albany. Wir brauchen zwei Reisetaschen. Ja, warum? Weil es keinen Grund gibt, sich mit diesen Metallkästen abzuschleppen. Aber Sie haben doch gesehen, wie viel Geld da rumliegt. Wir nehmen nur die großen Scheine. Ist wahrscheinlich vernünftig. Wir brauchen zwei Paar Gummihandschuhe. Wegen der Fingerabdrücke. Okay. Noch was? Nein. Sie müssen voll tanken, Sie haben nicht mehr viel Benzin. Und warum müssen wir das alles morgen erledigen? Weil wir uns morgen Nacht das Geld holen. Morgen? Nein! Dann haben wir nicht genug Zeit, um zu verschwinden. Vergessen Sie Ihre 36-Stunden-Theorie. Sie können nicht verschwinden, Sie sind ein Leben als Krimineller nicht gewöhnt. Es gibt zu viel, was Sie nicht wissen, zu viele Fehler, die Sie machen können. Deshalb bleiben Sie, wo Sie sind. Nämlich zu Hause. Und das Geld rühren Sie ein Jahr lang nicht an. Das habe ich mir anders vorgestellt. Eigentlich sollten die Arschlöcher wissen, dass ich es war. Ich wollte nicht mehr so leben müssen. Mir Kaninchen schießen fürs Abendessen. In dieser jämmerlichen Bude hausen. Das haben Sie 4 Jahre lang gemacht, das können Sie auch noch ein Jahr länger. Dann erzählen Sie ein paar Leuten, dass Sie Urlaub machen, nehmen das Geld und fahren... Irgendwo hin, wo es warm ist. Das liegt an Ihnen. Sie eröffnen ein Konto und zahlen ab und zu ein paar $100 ein. Da müsste ich das Geld verstecken. Richtig gut verstecken, wo es keiner finden kann. In dem verrammelten Vorderhaus. Was? Da kommt man da rein? Ich war schon drin. Das muss ich sehen. Erst schlafen wir ein paar Stunden. Jetzt ist es keine Fantasie mehr. Zum ersten Mal ist es wirklich real. Was ist denn da passiert? Hat nichts mit uns zu tun. Während Lindahl in dem Einkaufszentrum die Reisetaschen und die Handschuhe besorgt hatte, hatte Parker eine Sache erledigt, von der Lindahl nichts zu wissen brauchte. Erzählen Sie mir von Corey und Cal. Wieso? Die beiden werden Ihnen heute einen Besuch abstatten. Als sie um kurz vor zwei zurück waren, parkte nicht der Dodge Ram der beiden Brüder vor Lindahls Haus, sondern der schwarze Taurus von Fred Teeman. Ich würde mich gern kurz setzen. Natürlich. Tut mir leid, Jane, ich vergesse meine Manieren. Möchtest du etwas trinken? Nein, danke. Lässt du den Fernseher immer an? Dann tut sich wenigstens etwas. Danke. Fred ist kurz davor, durchzudrehen. Er steht wohl noch immer unter Schock. Ich soll sein Gewehr holen. Natürlich. Gleich. Ich hab's eingeschlossen. Sie sind wahrscheinlich Ed Smith. Ja. Fred hat Angst vor Ihnen. Ich weiß nicht, warum. Ich auch nicht. Wieso ist das mit dem Gewehr so dringend? Er ist wütend. Hat Angst. Hat das Gefühl, er müsste etwas tun, weiß aber nicht was. Er sagt, wenn Sie nicht gewesen wären, wäre jetzt alles anders. Der Landstreicher wäre immer noch tot. Aber Fred wäre zur Polizei gegangen. Der Typ hat eine Kugel in den Rücken gekriegt. Ihr Mann hätte für einige Zeit ins Gefängnis gemusst. Das ist es, was ihm Angst macht. Das Gefängnis. Unser Sohn. Tom hat es mir erzählt. Haben Sie Fred gesagt, dass Ihr Sohn seinen Vater braucht, wenn er rauskommt? Wie meinen Sie das? Sagen Sie ihm das, wenn Sie ihm das Gewehr geben. Sagen Sie ihm, dass sein Sohn sehr enttäuscht wäre, wenn sein Vater nicht am Gefängnistor auf ihn wartet. Ja. Wenn Sie zu ihm halten, wird Ihr Mann das durchstehen. Ich hätte nicht gedacht, dass Sie so, naja, so mitfühlend sein können. Ich bin so mitfühlend, wie ich sein muss. Warum hatte Jane ein Gewehr? Sie ist auf der Suche nach den Bankräubern. Na, da war sie hier, ja, genau richtig. Kerl, du quatschst mal wieder, ohne nachzudenken. Glaub ich nicht. Schau dir das Phantombild an. Naja, da gibt's eine entfernte Ähnlichkeit. Eine entfernte Ähnlichkeit? Wir hatten alle eine Kopie davon. Keiner hat sich auf Ed gestürzt und ihn verhaftet. Schaut euch das an. Flüchtiger Verbrecher schlägt wieder zu. Mach mal den Ton an, Tom. Möglicherweise immer noch zusammen. Der Verkäufer Edwin Kislemski war um 12.45 Uhr allein in dem Geschäft, als ein Mann eintrat, Mr. Kislemski mit einer Pistole bedrohte und mehr als $3,000 aus der Ladenkasse raubte. Lindahl war kreideweiß geworden. Parker spürte, wie angespannt er war. Sein Blick drückte Schock und Wut aus. Das waren Sie. Und du warst wahrscheinlich der Fahrer, Tom. Halt's Maul, Kerl. Ey, mein Bruder kann mir sagen, dass ich das Maul halten soll. Sie nicht. Mach den Fernseher aus, Tom. Ja. Wenn ich einer von den Räubern bin, wie kommt's dann, dass ich sie gestern Nacht nicht über den Haufen geschossen habe? Irgendwas ist hier faul. Was machen Sie hier? Ich besuche meinen alten Freund Tom. Quatsch! Das haben ihn vielleicht die alten Knacker, die alten Säcke vom Jagdclub abgekauft, wir nicht. Kerl, du hast mich noch nie einen Lügner genannt. Und? Willst du mir jetzt eine reinhauen? Wir sind ja fertig. Komm, Kerl. Fertig? Was soll das heißen? Jetzt raubt der Kerl auch noch Einkaufszentren aus. Na, das geht uns nichts an. Entschuldige, dass wir hier so reingeplatzt sind, Tom. Das nächste Mal klopft ihr vorher an. Hey. Ja, komm schon, Kerl. Tut mir leid, wenn wir Sie genervt haben, Ed. Haben Sie nicht. Na dann. Was ist? Corey plant etwas. Wahrscheinlich würde er die Brüder in nächster Zeit neutralisieren müssen. Dabei waren sie wenigstens einigermaßen bei Verstand und wussten, was sie wollten. Wenn Fred Teeman durchdrehte, musste Parker die Rennbahn vergessen und so schnell wie möglich aus dieser Gegend verschwinden. Aber dafür brauchte er einen Wagen. Einen unauffälligen Wagen mit einwandfreien Papieren. Ich fahre mal zur Tankstelle an der Ecke. Bezahlen Sie mit dem Geld, das Sie in dem Laden gestohlen haben? Und den Revolver hatten Sie denn schon die ganze Zeit? Schon gut. Ich weiß, wer Sie sind. Ich wusste es von Anfang an. Ich bin gleich wieder da. Auf der Hauptstraße nach rechts, 12 Kilometer von hier, ist die Getty-Tankstelle. Fahren Sie dorthin. Warum? Keiner von hier tankt bei Brian Hopwood. Ist ein komischer Kauz. Verlangt fast das Doppelte. Wovon lebt er dann? Er ist ein guter Mechaniker. Ich glaube, Autos sind ihm lieber als Menschen. Tom Lindel sagt, Sie sind ein guter Mechaniker. Oh, schönen Dank. 38,50. Ich bin bei ihm zu Besuch. Ich mache einen kleinen Urlaub. Tatsächlich. Haben Sie sonntags immer geöffnet? Nur bis 4. Und dann reparieren Sie die Autos, die da draußen stehen? Nein, ich gehe zu meiner Frau und lese die Sonntagsbeilage. Na dann, viel Spaß damit. Moment! Als Parker sich umdrehte, hielt Hopwood eine winzige Pistole in der Hand. In der offenen Schreibtischschublade lag eine Kopie des Phantombilds. Vielleicht legen Sie die Hände besser auf den Kopf? Sie denken doch wohl nicht, dass ich das bin, oder? Wenn ich Ihnen ins Knie schießen muss, werde ich's tun. Rufen Sie Tom Lindel an. Das ist sein Wagen. Zum letzten Mal. Hände auf den Kopf. Guten Tag, Brian. Bei dir ist ja richtig Betrieb heute. Es war die neugierige Frau von gestern Nacht. Parker packte sie mit beiden Händen und schleuderte sie gegen Hopwood, der einen Moment abgelenkt war. Bleibt, wo ihr seid. Ich schieße nicht bloß ins Knie. Sie? Sie haben Jacks Revolver gestohlen. Halt den Mund, Susan, und geh von mir runter. Ich lege die Pistole hin, Mister. Sehen Sie? Brian lag rücklings auf dem schmutzigen Boden seines Büros. Susan halb über ihm wie ein toter Hirsch. Das hatte ja prima geklappt. Warum hatte er auch den Helden spielen wollen? Erzählen Sie mir was von ihr. Warum fragte er sie nicht selbst? Aber Brian konnte ja dankbar sein, dass der Typ Profi genug war, um nicht gleich loszuballern. Sie heißt Susan Gilbert. Sie arbeitet nachts in der Notaufnahme vom Holy Mary Hospital. Ihr Großvater wohnt ein paar Häuser weiter von hier. Jack. Jack Riley. Warum haben Sie Großvaters Revolver gestohlen? Er schien ihn nicht dringend zu brauchen. Sie hätten besser gewartet, bis ich weg gewesen wäre, Brian. Und dann die Polizei angerufen. Ich weiß. Tja, ich würde sagen, für einen Tag war das genug Dummheit. Ich hoffe es. Sie rufen jetzt gleich Ihre Frau an und sagen ihr, dass Sie heute später kommen. Ich mache nie Überstunden. Wenn ich ihr das sage, weiß sie sofort, dass etwas nicht stimmt. Es gibt irgendeinen Notfall. Jemand muss morgen zu einer Hochzeit und Sie müssen unbedingt den Wagen fertig machen. Dr. Herzberg. Wer ist das? Er behandelt eine Menge hier in der Gegend. Meinen Großvater zum Beispiel. Und dich auch. Stimmt. Wenn Ihre Frau Ihnen das nicht abkauft, kann ich Sie hier nicht allein lassen. Susan hat recht. Dr. Herzberg ist der Einzige, für den ich Überstunden machen würde. Also gut. Brian telefonierte mit seiner Frau. Als er aufgelegt hatte, begannen seine Hände zu zittern. Das haben Sie sehr gut gemacht. Danke. Wo finde ich Kabel und Klebeband? In der Werkstatt nebenan. Er wusste, was das bedeutete. Sofern nicht noch was schief ging, würde er diese Sache überleben. Ich will nicht gefesselt werden. Entweder ich fessle Sie oder ich erschieße Sie. Nein. Sie zu erschießen wäre für uns beide leichter, weil Sie nicht mehr so angespannt wären. Ich tue es nur nicht, weil die Bullen dann immer besonders gründlich werden. Als das erledigt war, trat Parker zu dem Brett mit den Autoschlüsseln, las die Anhänger und wählte schließlich einen aus. Er ging, ohne die beiden noch einmal anzusehen. Diese Arroganz, wie man vollkommen Fremden so etwas antun kann. Ohne Entschuldigung, ohne jeden Grund. Ich finde, ich weiß nicht, das ist so demütigend. Das wird eine lange Nacht. Dieser Mann ist sehr seltsam. Dieser Ed Smith. Ich habe mit ihm gesprochen. Er weiß, was er will. Er hat gesagt, dass George dich sehen will, wenn er entlassen wird. Weil ich mein Gewehr zurückhaben wollte? Was glauben denn die Leute von mir? Klar, es würde ihm gefallen. Das würde alle seine Probleme lösen. Was für Probleme, Fred? Was meinst du damit? Fred sagte nichts mehr. Ein klares Zeichen, dass er das Gespräch als beendet betrachtete. Und so ging Jane hinaus auf die Veranda, wo das Buch lag, das sie gerade las. Es gelang ihr erst nach mehreren Anläufen, sich darauf zu konzentrieren. Aber als sie es wieder zur Seite legte, war es fast dunkel. Fred! Wo bist du? Fred? Fred! Plötzlich bekam sie eine schrecklichere Angst, als sie je beim Lesen eines Krimis oder bei einem Horrorfilm verspürt hatte. Der Taurus stand nicht mehr in der Einfahrt. Und das Gewehr war verschwunden. Der Plan hat sich ein wenig geändert. Geändert? Der neue Plan ist, dass Sie allein hinfahren. Allein? Ich dachte, wir ziehen das zusammen durch. Tun wir auch. Sie warten am Lieferanteneingang auf mich. Eventuell komme ich eine halbe Stunde später. Lindahl war nicht bloß verwirrt, sondern eine Übelkeit erregende Angst stieg in ihm auf. Aber wie kommen Sie zur Rennbahn? Sie haben kein Auto. Sie brauchen nicht zu wissen, was ich vorhabe. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe nicht, warum wir den Plan ändern sollen. Sie werden es verstehen, wenn alles vorbei ist. Tom? Hm? Jetzt wird es Zeit, loszufahren. Lindahl warf einen Blick auf den Papagei, der ihn ansah. Warum hatte er dem Tier nie einen Namen gegeben? Gehen Sie jetzt. Ja. Verdammt. Schon wieder war Jack Riley vor dem Fernseher eingeschlafen. Beinahe 6 Uhr. Wo war seine Enkelin? Vor 4 Stunden war Susan losgefahren, um einzukaufen und zu tanken. Sie hatte doch keinen Unfall gehabt? Keine Susan und kein Revolver. Damit hatte es angefangen. Gestern Abend. Mit dem Revolver. Hallo? Ja? Ich möchte eine Vermisstenmeldung machen. Ja, Jack Riley. Mein Revolver ist weg. Und meine Enkeltochter auch. Was Fred auf dem Fernsehbildschirm sah, war nicht Football, sondern die Gefängniszelle, in die er wandern würde. Und die, in der sein Sohn jetzt saß. Dann war die Zelle ein Grab. Und dort lag zusammengekrümmt der arme Penner, den er erschossen hatte. Ich halte das nicht aus. Ich halte das nicht mehr aus. Er konnte sich selbst nicht mehr ertragen. Scheißkerl. Aber sich umzubringen, diese Genugtuung gönnte er dem Scheißkerl nicht. Irgendwann sah er vollkommen klar, was zu tun war. Er nahm das Gewehr aus dem Schrank, schlich sich aus dem Haus und stieg in den schwarzen Taurus. Der Papagei wurde unvermittelt durch Lärm geweckt. Wo ist er? Wo ist er? Ein fremdes Wesen war hereingekommen. Wo ist er? Wo ist er? Der Papagei hatte nie gesprochen. Warum auch? Wo ist er? Aber nun, vielleicht wäre es schön, auch solche Laute hervorzubringen. Wo ist er? Da schob sich ein Metallrohr in den Käfig. Der Papagei packte das Ende mit dem Fuß und sah mit dem linken Auge in den langen, runden Tunnel. Das war kein Sektkorken. Und eine Pistole war es auch nicht. Die beiden Polizisten waren in dieses Nest gerufen worden, weil irgendein alter Knacker seine Pistole verlegt hatte. Da drüben bewegt sich was. Trooper Elsie bremste und schaltete den Suchscheinwerfer ein. In dem plötzlich gleißenden Licht sahen sie einen Mann vor einer umgebauten Garage, der ein Gewehr in der Hand hielt. Auf dem Gewehrlauf glänzte etwas Feuchtes. Bleiben Sie stehen und legen Sie die Waffe auf den Boden. Dass ich mich umbringe, das will er ja gerade. Der Mann schrie irgendetwas Unzusammenhängendes und hob das Gewehr. 3 Schüsse hätten gereicht. Oh mein Gott, was war das? Sei ruhig. Brian. Ja? Da draußen wird geschossen. Wer schießt da? Woher soll ich das wissen? Das Ganze war ein Albtraum. Ausgerechnet Brian Hopwood hatte Susan erklären müssen, dass der Mann, der sie gefesselt hatte, der gesuchte Bankräuber war. Ein solches Entsetzen und Gefühl der Demütigung hatte sie überfallen, dass sie erst stundenlang geschwiegen und dann offensichtlich eingeschlafen war. Was machen wir jetzt? Tja, solange niemand beschließt, nach uns zu sehen. Brian, ich muss aufs Klo. Na, dann gehen Sie. Sie müssen mir helfen. Wie? Was haben Sie vor? Ich komme zu Ihnen. Ach, herrje. Wo wollen die hin? Die fahren nicht nach Massachusetts. So viel ist klar. Es geht jedenfalls um Geld. Irgendwo muss noch was von dieser Beute rumliegen, sonst würde Tom den Typ nicht verstecken. Ja, das denken wir. Ich meine, der geht da doch ein ganz schönes Risiko ein. Ja, stimmt. Gegen 7:30 war Tom losgefahren. Und zwar in südlicher Richtung. Corey hatte sich extra den kleinen Jetta seiner Schwester geliehen. Er hatte ihr erzählt, dass er zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen war und deshalb nicht mit dem alten Pickup fahren wollte. Besorgniserregend war nur, dass Carl in der Zwischenzeit mehr als nur ein Bier getrunken hatte. Was willst du denn mit dem Scheißding? Steck das bloß weg! Und dass er seine Pistole dabei hatte. Ich glaube, ich weiß jetzt, in welche Richtung Tom fährt. Ach ja? Und zwar? Da in Richtung Rennbahn, wo er mal gearbeitet hat. Was? Tom? Ja, aber ich kapier nicht, was das soll. Vielleicht hilft er dem Typ von hier zu verschwinden. Ja, das hätte er doch gestern Nacht schon tun können. Fahr näher ran, mal sehen, was die machen. Hallo, sie fahren? Na los, Cory, fahr näher ran. Verdammt. Hm? Oh, so eine Scheiße. Tom ist allein da drin. Was? Fahr rechts ran. Fahr rechts ran, verdammt! In diesem Augenblick fuhr ein schwarzer Wagen dicht an ihnen vorbei und kam schräg vor dem Jetter zum Stehen. Der Fahrer stieg aus. Es war Ed Smith. Cal sprang aus dem Jetter. Cal, nicht! Er hatte die Pistole in der Hand, schrie Smith irgendeine Beschimpfung zu und hob die Hand, als wolle er auf ihn schießen. Scheiße, fuck! Panik ließ Cory auf der leeren Straße 4 oder 5 Minuten dahinrasen. Erst dann konnte er wieder klar denken. Er musste umkehren und sich um Cal kümmern. Die Pistole lag dort, wo sie auf den Boden gefallen war, aber keine Spur von seinem Bruder. Er war verschwunden. Ich möchte erst mal auf diesen Smith zu sprechen kommen und auf die Beziehung, in der Sie alle zu ihm stehen. Beziehung? Ich habe den Kerl ja nicht mal zu sehen gekriegt. Und ich nur, als er heute bei mir getankt hat. Aber Sie haben ihn gleich erkannt. Erst als er reinkam, um zu zahlen. Und dann habe ich das Blödeste in meinem ganzen Leben gemacht. Sie haben das gemacht, was ein guter Bürger unter diesen Umständen tun sollte. Vielleicht einer, der Sehnsucht hat zu sterben. Bis heute hatte also niemand von Ihnen mit Smith zu tun? Naja, ich habe ihn gestern Nacht gesehen. Aha. Und wo? Er ging die Straße lang. Ich habe ihn gefragt, ob ich ihm helfen kann, und er sagte, er sei bei Tom Lindell zu Besuch. Dem Mann, dessen Papagei erschossen worden ist. Wie bitte? Jemand hat einen Papagei erschossen? Ich wusste gar nicht, dass Tom einen hatte. Warum sollte einer einen Papagei erschießen? Damit er nicht redet. Hat der Bankräuber Tom auch was angetan? Das wissen wir nicht. Lindell ist nicht zu Hause und sein Wagen ist auch weg. Dieser Smith hat Jeffs Wagen geklaut. Der stand bei mir an der Tankstelle. Den schwarzen Infiniti, ja, ich weiß. Wir fahnden nach ihm. Ich will damit sagen, dann kann er nicht Toms Wagen haben. Man kann schließlich nur einen fahren. Ja, das ist soweit klar. Captain, ich habe etwas für Sie. Robert Modale, Captain der Staatspolizei, neigte nicht zu Temperamentsausbrüchen. Aber diese Sache strapazierte seine Nerven. Zumal er sich eingestehen musste, dass auch er den Bankräuber gesehen hatte, ohne ihn zu erkennen. Mrs. Teeman hat eine Aussage gemacht. So. Ihr Mann war einer von denen, die gestern nach dem Bankräuber gesucht haben. Er war mit Lindell und dem Burschen zusammen, den alle Smith nennen. Ja, ich habe die drei gesehen. Sie sagt, ihr Mann hat dort oben einen Landstreicher erschossen. Er hat was? Er war aufgeregt, dachte, es sei der Bankräuber. Teeman wollte sich stellen, aber Smith hat es ihm ausgeredet. Er hat gesagt, das wäre das Beste für ihn. Es war das Beste für Smith. Aber Teeman hat es nicht ausgehalten. Seine Frau sagt, es hat ihn wahnsinnig gemacht. Also ist er zu Lindell gefahren, um mit Smith abzurechnen. Aber es war keiner da. Nur der Papagei. Wie das endete, wissen wir. Ja. Wo mag nur Tom Lindell sein? Zurück kann ich nicht. Lindell meinte nicht nur die kleine umgebaute Garage. Er meinte sein ganzes Leben. Ohne auch nur darüber nachzudenken, war er an dem Zufahrtsweg zur Rennbahn vorbeigefahren. Zu Hause bleiben, das Geld verstecken, zu Hause. Er wusste, ohne Ed Smith würde er heute Abend das Clubhaus nicht betreten, nicht mal aus dem Wagen steigen. Aber selbst ohne den Raub konnte er nicht zurück. Zu viele Leute hatten ihn mit Smith gesehen. Und wenn Ed doch zur Rennbahn kommt? Warum sollte er sich nicht vergewissern? Er würde ihm eine halbe Stunde geben und dann davonfahren und nie mehr Tom Lindell sein. Ich werde mal ein bisschen rumlaufen. Rumlaufen? Wo denn? Auf der Rennbahn. Im Gebäude. Ah. Hm. Wieso? Mitte nächsten Monats bin ich hier raus. Und da sehe ich diesen Laden eben mit etwas anderen Augen, verstehst du? Nee. Ich arbeite jetzt seit 36 Jahren hier, die letzten 5 davon in diesem blöden Wachraum. Und ziemlich bald überhaupt nicht mehr. Ja, ja, ich bin 14 Monate nach dir dran. Dann wird's dir genauso gehen. Du wirst dich nicht direkt danach sehnen, aber... Sehnen? Nach dem Ding hier? Ja, aber wenn man so viel Zeit seines Lebens an einem Ort verbracht hat, man will sich doch alles genau einprägen. Ich hab's mal eingeprägt. Tja. Also, ich geh da mal. Kann ja nicht schaden. Parker hatte mit Corey und Cal nur reden, ihnen Angst machen wollen. Dieser Idiot. Vielleicht die Reifen zerschießen oder die Zündung lahmlegen. Aber dieser Idiot hatte sofort mit seiner Pistole rumgefuchtelt. Parker war klar gewesen, dass Corey zurückkommen würde. Es war seine Lebensaufgabe, seinem blöderen, verrückten Bruder zu helfen. Also hatte er die Leiche in den Kofferraum gepackt und ein paar Kilometer weiter die Böschung hinuntergeworfen. Er hat wohl die Nerven verloren. Wenn Lindahl nicht auftauchte, würde Parker nichts anderes übrig bleiben, als die Sache mit der Rennbahn zu vergessen. Kein Geld von dem Bankraub, kein Geld von der Rennbahn. Doch da kam Lindahl. Parker stieg aus, ging zur Fahrertür, deren Fenster geöffnet war, und sagte: Na, dann wollen wir mal. Wo waren Sie? Wie sind Sie hierher gekommen? Dazu kommen wir später. Wir wollen jetzt schnell rein und wieder raus. Parker trug die Reisetaschen. Lindahl schloss die Türen auf. Wie bei ihrem ersten Besuch gelangten sie problemlos in den Safe-Raum. An diesem Abend standen 2 Paletten mit Geldkästen dort. Wir haben unser Geld verdoppelt. Sieht so aus. Und wie sollen wir das jetzt machen? Wir öffnen die Kästen und packen das Geld in die Taschen. Lassen Sie die 1er und 5er liegen. Nein, ich habe gemeint, wir teilen wir es auf. Wir teilen es nicht auf. Was in Ihrer Tasche ist, nehmen Sie mit. Gut. Ist hier jemand? Ohne zu zögern gab Parker Lindahl seine Tasche und zeigte auf den Winkel hinter der offenen Tür. Hallo? Wie komme ich hier raus? Lindahl ging auf Zehenspitzen und mit kalkweißem Gesicht in die Ecke und Parker trat in den Vorraum. Was zum Teufel machen Sie denn hier? Ich suche den Ausgang. Wo bin ich eigentlich? Was soll das heißen? Hier ist alles zu. Ich komme nicht raus aus dem verdammten Kasten. Die Tür da ist immer abgeschlossen. Nein, die war nicht abgeschlossen. Ich habe Licht gesehen und gedacht, das ist vielleicht der Ausgang. Ich verstehe das nicht. Was machen Sie überhaupt hier? Jeden Tag, wenn wir schließen, sehen wir überall nach, damit keiner mehr im Haus ist. Ich bin eingeschlafen auf der Toilette in einer Kabine. Dabei habe ich gar nicht so viel getrunken. Seit einiger Zeit arbeite ich Doppelschichten. Können Sie mich rausbringen? Irgendwas stimmt hier nicht. Wir gehen jetzt erstmal zum Wachraum. Nichts dagegen. Wenn es da einen Ausgang gibt? Sie gehen voraus. Okay. Aber Sie müssen mir sagen, wo es lang geht. Wie sind Sie hier reingekommen? Zu Fuß. Nicht frech werden, ja? Ich habe dem da schon erzählt. Ich bin eingeschlafen, dann bin ich aufgewacht und habe versucht, den Ausgang zu finden, aber... Alles war abgeschlossen. Außer dem Safe-Raum. Wie findest du das? Nicht sehr komisch. Haben Sie noch jemand dabei? Ich habe niemand gesehen. Also wenn ich auf dem Klo einschlafe, dann meistens allein. Vielleicht sollte ich Sie mal ein bisschen weichkloppen. Lass uns die Polizei anrufen. Das können wir später noch. Machen Sie Ihre Taschen leer. Okay. Oh, Sie verdammter Snakes! Mensch, noch 14 Monate bis zur Rente. Wen hast du uns denn da angeschleppt? Ihr legt euch auf den Boden, alle beide. Wir sind zu zweit. 14 Monate, denkt dran. Verdammt, verdammt. Wo habt ihr die Handschellen? Leck mich. Sie sind in dem Tisch, auf dem der Blumentopf steht, unterste Schublade. Auf den Boden. Mit Loch im Kopf oder ohne. Tut mir leid. Oh, verdammt. Warum lassen wir uns das gefallen? Weil er eine Pistole hat. Wir doch auch. Aber er hat seine in der Hand. Sie haben ihn umgebracht, stimmt's? Nein. Warum hätte ich das tun sollen? Ich kenne den Mann. Er arbeitet schon ewig hier. Sie haben die Taschen vollgepackt? Gut. Ich habe es möglichst gleich aufgeteilt. Wenn das jetzt noch eine Rolle spielt... Dann lassen Sie uns hier verschwinden. Wenn Sie Bill umgebracht haben, werden Sie mich auch umbringen. Man legt nur dann einen um, wenn es absolut unumgänglich ist. Wir müssen die Taschen rausschaffen, dann ist alles vorbei. Wo ist er? Bill hat Handschellen an und liegt mit dem anderen auf dem Boden im Wachraum. Tom... Sie gehören nicht hierher. Zu diesen Leuten. Fred hat einen Menschen getötet und jetzt dreht er durch. Man stellt es sich anders vor. Man stellt sich vor, wie es anders hätte laufen können. Wir müssen verschwinden. Ja. Ed? Was ist los? Irgendwas stimmt nicht. Hinter meinem Ford steht jetzt noch ein Wagen. Wissen Sie, wer das sein könnte? Corey. Corey? Was zum Teufel will der denn hier? Unser Geld. Und Cal? Ist nicht dabei. Corey und Cal sind immer zusammen. Sie machen nichts allein. Haben Sie das Tor offen gelassen? Ja. Dann hat er sich hier irgendwo versteckt und wartet darauf, dass er uns beide die Rampe hochkommen sieht. Was sollen wir tun? Ich versuche ihn zu finden. Passen Sie auf die Taschen auf. Es war absolut still und so dunkel, dass Lindahl nur sehen konnte, wie Parker hinter den Müllcontainern verschwand. Plötzlich flammten zwei Scheinwerfer auf. Der Lastwagen, der links von der Toreinfahrt geparkt war. Lindahl wartete und lauschte. Stille. Ob es Parker erwischt hatte? Was sollte er jetzt machen? Corey, bist du das? Ja! Wo ist Ed? Er hat meinen Bruder umgebracht. Ich weiß. Hast du ihn getötet, Corey? Ja. Hör zu. Mit mir hast du doch keine Rechnung offen, oder? Nein. Ich hatte nichts mit dem zu tun, was er mit Cal gemacht hat. Was hatte Lindahl vor? Glaubte er Corey etwa, dass Parker tot war? Das hat er doch nur gesagt, um ihn hervorzulocken. Immerhin wusste Parker jetzt, wo sich Corey befand. Lass uns überlegen, was jetzt zu tun ist. Ich habe hier zwei Taschen mit ziemlich viel Geld. Ein Schlag auf den Hinterkopf mit dem Gewehrkolben. Parker machte sich nicht die Mühe, nach Corey zu sehen. Wenn er tot war, war er tot. Wenn er noch lebte, würde er für eine Weile außer Gefecht sein. Tom, Sie haben unser Geld. Ed! Geben Sie mir die Tasche? Was? Ach klar, er hat gesagt, Sie sind tot. Er hat sich geirrt. Die meiste Zeit war ich sicher, wenn wir es schaffen würden, dann... Lege ich Sie um. Sie hätten es jederzeit tun können. Sie haben mir diesen Job vorgeschlagen. Ganoven-Ehre? Nein. Ein Profi ist ein Profi. Fahren Sie los, Tom. Und meiden Sie die Straßensperren. Ich werd's schon schaffen. Er wollte noch etwas sagen, aber Parker schüttelte den Kopf. Und so legte Lindahl einfach den Gang ein und fuhr davon. Parker fragte sich, wie weit Lindahl wohl kommen würde. Parker. Fragen Sie den Papagei. Von Richard Stark. Aus dem Amerikanischen von Dirk von Gunsteren. Erzähler Wolfgang Pregler. Parker Matthias Lea. Jack Riley Helmut Stange. Lindahl Hans Krämer. Fred Timo Dirkes. Corey Stefan Haschke. Cal André Schimanski. Susan Anna Kubin. In weiteren Rollen Gerd Baltus, Walter Gontermann, Rainer Hohmann, Jörg Löw, Thomas Gimbel, Therese Hämer, Michael Önicke, Julia Dillmann und Richard Hucke. Technische Realisation Gertrud Melcher und Peter Hamacher. Regieassistenz Sascha von Donat. Hörspielbearbeitung und Regie Irene Schuck. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2010. Dramaturgie und Redaktion Georg Büren.